verschönt, so geheimnisvoll und schüchtern. Sie haben nirgendwas an sich, und das liebe ich fürchterlich an diesen Frauen. Mit dem traurigen Gesicht, traurigen Gesicht, traurigen Gesicht, traurigen Manche wollen dicke Frauen, andere nur nach dünnen schauen. Viele finden Blonde schön, andere Braune erogen. Der eine ist von großem Wert, wie die Stimme sich anhört. Der andere kann nur akzeptieren, kann man mit ihr diskutieren. Jeder hat so seinen Typ und den hat er dann auch lieb. Und zusammen bleibt er dann mit dir ein Leben lang. Keiner weiß genau wieso, wird er nur bei dieser froh. Jeder sucht die Frau für sich und was suche ich für mich? Ich erlieb die Frauen mit den traurigen Gesichtern. Sie sind so wunderschön, so geheim. Haben irgendwas an sich und das lieb ich fürchterlich an diesen Frauen mit dem traurigen Gesicht. Seinen Typ und den hat er dann auch lieb. Und zusammen bleibt er dann mit dir ein Leben lang. Keiner weiß genau wieso, wird er nur bei dieser froh. Jeder sucht die Frau für sich und was suche ich für mich? Keiner weiß genau wieso, wird er nur bei dieser froh. Jeder sucht die Frau für sich und was suche ich für mich? Mit den traurigen Gesichtern, sie sind so wunderschön, so geheimnisvoll.